hab mich an meine Welt gebunden, hab sie selber erfunden, hab sie ohne dich geschaffen und zerstört mit eigenen Waffen, hab dich in sie geführt, in der Nacht dich heiß berührt, hab dich mit Seele angefasst, ich mit meiner zerstörenden Macht. Thank you.